This is the Forest Brothers Audio Insurgency, and I am the Alpha Wolf. This is Dion. Now, I came across this album a couple months ago, and I've been meaning to bring this to the FBAI. This album is somewhat unconventional for those not familiar with the genre of industrial noise, which is actually one of my favorite genres of music. There's so much you can do with electronic music, but sometimes I feel that most people out there just kind of copy what everybody else is doing at the time. What people think is popular, what's going to get them noticed, instead of really going out there and doing their own thing, you know, kind of finding their own voice. Which is one of the reasons I enjoy more experimental forms of music, such as electronic noise. So I came across this album, like I said, called Strelok versus Hitler. Now, this whole idea about verses, as far as I know, it started in the 90s. You had bands that collaborated with each other or remixed each other's songs, and they'd put out an EP. One of the earliest ones I can remember is KMFDM did this all the time. It was like KMFDM versus Pig, KMFDM versus Ministry, or KMFDM versus White Zombie. I remember they used to do this all the time in like the mid to late 90s. So this album I'm bringing you tonight, Strelok versus Hitler, Gestapo Boogie, that's the name of the album, Gestapo Boogie. I really don't have a whole lot of information on this band, this album, or any of these songs, but I do thoroughly enjoy this album, and I kind of wanted to get this out there for you guys to take a listen to. Now, some of the very limited information I did find is that this was actually put out by the record label HNM Records, which I guess stands for Harsh Noise Movement. This was released in 2016, so I don't really have any information about the band or anything like that. So what I'm going to do tonight is I'm actually going to play the entire album, and there's not going to be a whole lot of talking in between each song. I'll just introduce the song. So this first song I have tonight is called Fear Step. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politischer Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Thank you. This next track is called Golden Age. Die deutsche Nation hört nicht mehr auf die Stimmen, die von London oder Paris zu uns herüberdringen. Deutsche Volk hört heute nur noch auf eine Stimme und das ist die ihre. Wunderbare Kriegsziele vorgesetzt. Besonders von englischer Seite. England ist ja in der Proklamation vom Kriegsziel erfahren, da es die meisten Kriege der Welt geführt hat. Es sind wunderbare Kriegsziele, die uns heute verkündet werden. Es soll ein neues Europa entstehen. Dieses Europa soll erfüllt sein dann von Gerechtigkeit. Und diese allgemeine Gerechtigkeit macht ja dann auch Rüstung und überflüssig. Es soll dann abgerüstet werden. Durch diese Abrüstung soll dann die wirtschaftliche Blüte beginnen. Handel und Wandel sollen dann eintreten. Und hauptsächlich Handel, viel Handel, freier Handel. Million soll dann wieder gedeihen. In einem Wort, es soll jetzt endlich das goldene Zeitalter kommen. Zeitalter ist uns nur leider schon einige Male so ähnlich illustriert worden. Und zwar nicht einmal von vergangenen Generationen, sondern von denselben Leuten, die es heute wieder beschreiben. This one is Europe N1. Wirklich leid tun, die nicht irgendeinen neuen Gedanken gefunden haben, mittels dem man vielleicht ein großes Volk wieder würde ködern können. Das damalige Kriegsziel der Engländer war ja auch das neue Europa. Die neue Gerechtigkeit. Diese neue Gerechtigkeit, die das Selbstbestimmungsrecht der Völker als wesentlichstes Element besitzen sollte. Damals versprach man ja auch schon eine Gerechtigkeit, die das Tragen von Waffen in der Zukunft überflüssig erscheinen lassen würde. Daher auch damals bereits Programm der Abrüstung. Und zwar der Abrüstung aller. Und um diese Abrüstung nun besonders sinnfällig zu machen, sollte diese Abrüstung gekrönt werden von einem Bund der abgerüsteten Nationen. Und damals sagte man auch schon, dass die Folge dieser Abrüstung und dieses allgemeinen Weltparlaments dann eine ungeheure Blüte sein würde. Ein Aufblühen der Industrien, ein Aufblühen des Handels. Was nun gekommen war, das erlebten wir. Man hat die alten Staaten zerschlagen, ohne auch nur einmal die Völker zu befragen. Man hat alte, historisch gewordene Körper, nicht nur staatliche Körper, sondern auch wirtschaftliche Körper aufgelöst. Man konnte an ihre Stelle nichts Besseres setzen. Denn was sich im Laufe von Jahrhunderten gebildet hatte, war wahrscheinlich an sich schon das Bessere gewesen. Auf keinen Fall konnten die Leute etwas Besseres hinsetzen, die der ganzen europäischen Geschichte ohnehin nur mit größter Arroganz gegenüberstanden. So hat man ohne Rücksicht auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker Europa zerhackt Europa aufgerissen. Große Staaten aufgelöst. Nationen rechtlos gemacht, indem man sie erst wehrlos machte und dann endlich eine Einteilung getroffen, die von vornherein Sieger und Besiegte auf diese Welt übrig ließ. This track is entitled Ladies First. Große Nationen, die im Laufe von Jahrhunderten um ihren Lebensanteil auf dieser Welt betrogen worden sind, infolge ihrer Uneinigkeit. Diese Nationen haben aber jetzt diese Uneinigkeit überwunden. Sie sind heute als junge Völker in den Kreis der anderen eingetreten und erheben nunmehr ihre Ansprüche. Ihnen gegenüber befinden sich die sogenannten Besitzenden. Und diese besitzenden Völker, die große Gebiete der Welt ohne jeden Sinn und Zweck einfach blockieren. Ja, vor wenigen Jahrzehnten noch Deutschland selbst mit beraubten. Diese Besitzenden stellen sie nun auf den Standpunkt der sogenannten besitzenden Klasse innerhalb der Völker. Es wiederholt sich im Großen der Welt das, was wir ja auch innerhalb der Völker im Kleineren erleben. Auch hier gab es wirtschaftliche Auffassungen und politische Meinungen, die dahin gingen, dass der hat, ihn hat und der nicht hat, ihn nicht hat. Und dass es eine gottwohlgefällige Ordnung sei, dass der eine habe und der andere nicht besitze. Und dass das eben so bleiben müsse. Denen gegenüber traten um andere Kräfte auf. Die eine Kraft, die einfach ausschreit, wir wollen uns zerstören. Wenn wir schon nicht besitzen, dann soll alles vernichtet werden. Wann hat jemals England vor Frauen und Kindern Halt gemacht? Wir erziehen das deutsche Volk in keinem Hass gegenüber dem Englischen. Wir erziehen es in keinem Hass gegenüber dem Französischen. Während in England und in Frankreich die Hetzer Tag für Tag in der Presse und in den Versammlungen das britische und das französische Volk in Weißblut bringen gegenüber den Deutschen. Eines Tages werden die Hetze die Regierung sein, dann werden sie ihre Pläne verwirklichen. Man hat jemals England vor Frauen und Kindern Halt gemacht. Der ganze Blockadekrieg ist überhaupt nur ein Krieg gegen Frauen und gegen Kinder. Der Krieg gegen die Buren war ein Krieg gegen Frauen und Kinder. In einem englischen Gehirn ist diese Idee geboren worden. Wir haben nur im Lexikon nachgelesen und haben das dann später kopiert. Nur mit einem Unterschied. England hat Frauen und Kinder in diese Lage gesperrt. Und über 20.000 Burenfrauen sind damals jämmerlich zugrunde gegangen. Warum soll also England heute anders kämpfen? Das haben wir vorhergesehen und haben uns darauf vorbereitet. Niemand hat jemals England vor Frauen und Kinder Halt gemacht. This song is called Deutschland. Now this next track is No NWO. Mm-hmm. begann im Interesse der Herstellung einer wirklichen tragbaren Ordnung und einer wirklichen Gemeinschaft der Menschen. Da wurde gerade von den damaligen liberalen und demokratischen, also besitzenden Kreisen, ihren Vereinigungen, Parteien, versucht, den Nationalsozialismus zu zerschlagen, die Partei aufzulösen. Es war ihr ewiger Schrei, man muss sie verbieten, auflösen muss man sie. Man sah in der Auflösung und Verbot der Bewegung, sah man die Vernichtung der Kraft, die vielleicht eine Änderung des System- und Zustandes hätte erwerben können. Nationalsozialismus ist mit diesem Wunsch fertig geworden. Er ist geblieben und er hat seine Neuordnung in Deutschland durchgeführt. Gesetzt The next song for you guys tonight is Dystopia, Fjord Edition. This song is simply just called Bombs. immer noch Erträger. Von jemandem beschimpft zu werden, der mich nicht ausplündern kann, als von jemandem ausgeplündert zu werden, der mich dafür lobt. Pierre de Koch hat sie uns vor kurzem erläutert. Die Tschechei ist nach ihm dazu da und bestimmt, im Falle eines Krieges die deutschen Orte und Industrie mit Bomben anzugreifen. Es handelt sich dabei wahrscheinlich wohl um die bekannten Sprengkörper mit zivilisatorischer Wirkung. Als Deutschland. Keiner hat größere Opfer gebracht. Aber man muss es verstehen, dass auch diese Opfer irgendwie ihre Grenzen besitzen. Und dass der nationalsozialistische Staat nicht verwechseln werden darf mit dem Deutschland der Fettmann Holweg oder der Herbling. Now this next track is called Europe End 2. Teile der alliierten Nationen. Sie blieben hartherzig. Im Gegenteil, man sagte damals ganz eiskalt, dass wir 20 Millionen Deutsche zu viel seien. Wir erinnern uns, diese Verkehrsstille, die damals im Deutschen Reich um sich griff. Da alles offen, umsonst war, da alles bitten vergeblich blieb und da alles protestieren keinen Erfolg führte, da entstand die nationalsozialistische Bewegung. Und zwar ausgehend von einer Erkenntnis, nämlich der Erkenntnis, dass man auf dieser Welt nicht hoffen darf und nicht bitten soll und nicht sich zu Protesten herabwürdigen darf, sondern dass man auf dieser Welt in erster Linie sich selbst zu helfen hat. Fünfzehn Jahre lang ist in diesem damaligen demokratischen Deutschland die Hoffnung gepredigt worden auf die andere Welt. Ihre Einrichtungen. Jedes Lager hatte so seinen internationalen Schutzpatron. Die einen zu hoffen auf die internationale Solidarität des Proletariats, die anderen hoffen wieder auf internationale demokratische Institutionen, auf den Völkerbund von Genf, wieder andere auf das Weltgewissen, auf das Kulturgewissen und so weiter. An die Stelle dieses Hoffens haben wir nun ein anderes Hoffen gesetzt, nämlich das Hoffen auf die einzige Hilfe, die es in dieser Welt gibt. Die Hilfe durch die eigene Kraft. Des deutschen Volkes. Und deshalb, weil wir das voraussahen und weil wir das bemerken, haben wir sofort parallel mit diesem inneren Wiederaufstieg die Mobilisierung der deutschen Kraft vorgenommen. Wir kennen die Jahre, als ich mit Jahr noch mit dem wir die Macht übernahmen, sah ich mich veranlasst, den Austritt aus dem Völkerbund zu erklären und die lächerliche Abrüstungskonferenz zu verlassen. Wir konnten vor diesen beiden Forum kein Recht erhalten. And the last song I have for you guys tonight is France. seine Volkskraft ganz anders ausgewertet als das damalige Deutschland. Russland war damals der gewaltige Gegner. Eine ganze andere Welt konnte allmählich gegen dieses Deutschland mobilisiert werden. Da zog es in den Kampf und hat nun Wunder an Heldentaten verübt. Die Vorsehung hat unser Volk gehalten. Befreite die deutsche Heimat von der Gefahr feindlicher Einbrüche. Im Jahr 15 wurde die Stellung des Reiches verbessert. 16, 17, Jahr für Jahr, Kampf um Kampf. Manches Mal schien alles schon. Zusammenzubrechen und wieder ein Wunder wurde das Reich immer wieder gerettet. Deutschland, heute tritt! Deutschland, Deutschland, heute tritt! Diesen Treffen die deutsche Wehrmacht gegenüber. Über allem aber tritt die Kräfte gegenüber. Das deutsche Volk in seiner Einsicht und in seiner Disziplin. Erzogen nunmehr durch 7 Jahre nationalsozialistische Arbeit auf allen Gebieten. Dass das kein Phantom ist, das können wir heute erleben. Diese Erziehungsarbeit hat Klassen und Stände überwunden. Der Parteien beseitigt, der Weltanschauungen ausgetilgt und hat an ihre Stelle eine Gemeinschaft gesetzt. Deutschland, heute tritt! In den 15 Jahren ihres Kampfes, da gab es keineswegs immer nur glänzende Tage, wunderbare Siege. Das gab oft sorgenvollste Zeiten. Da jubelten oft schon die Gegner über unsere Vernichtung. Da hat die Bewegung sich aber bewährt, gläubigen und starken Herzens, immer wieder Vertrauen auf die Notwendigkeit unseres Kampfes, sich aufgerafft und erneut dem Gegner die Stirne geboten und am Ende diesen Gegner besiegt.